Das Präfix Neuro bezieht sich auf die Neuronen in unserem Gehirn, die Nervenzellen in unserem Hirn und Nervensystem. Und das Suffix Plastizität meint, dass es veränderbar ist. Wir sind also in der Lage, durch Gedanken und Übungen unsere Gehirnstruktur zu beeinflussen und zu formen. Das Gehirn wird nicht nur anders geformt, sondern kann durch die Aktivierung bestimmter Areale an Volumen zunehmen und größer werden. Dabei spielt die Sinnfindung in Klammern Bewusstsein nach Erfahrungen und insbesondere nach traumatischen Erlebnissen eine der Schlüsselrollen zur emotionalen Verarbeitung in Klammern Seele. Erst dadurch führt ein Symptom zur durch die neuronale Verarbeitung entstandenen Erkenntnis. Und diese ist elementar. Punkt. Stopp.